SWR 2 Hörspiel. Imperium. Hörspiel in zwei Teilen von Walter Adler. Nach dem gleichnamigen Roman von Christian Kracht. Zweiter Teil. Rex Solus. Es ist eine betrübliche, regnerische Rückfahrt. Der Ozean liegt eine deprimierende Woche grau und bleiern. Erst kurz vor Sichtung der Neupommerschen Küste erscheint Engelhardt die erhoffte Sonne. Noch am Herbertshöhe Anlegekai empfängt ihn sein junger Bursche Makeli, der von Kabakon herübergesegelt ist, um in der Hauptstadt der Rückkehr seines Herrn zu harren. Makeli spannt einen löchrigen Regenschirm über Engelhardts Kopf auf, um ihn vor der stechenden Sonne zu schützen, nimmt ihm den kleinen Reisekoffer ab und läuft eine Weile schweigend nebenher, wohl spürend, dass sein Herr unter einer großen Niedergeschlagenheit leidet. Nicht traurig sein. Besuch aus Deutschland. Wie? Besuch? Junger blonder Mann. Kein Fleisch oder Fisch. Schon. Über einer Woche im Hotel Fürst Bismarck. Warum sagst du das nicht gleich? Besuch, was für eine Nacht. Engelhardt lässt den selig lächelnden Makeli stehen, saust die Straße hinunter, überspringt hopsend die einzelnen Treppen der Hotelveranda und kommt heftig atmend vor einem sommersprossigen jungen Mann zu stehen, der seinerseits vom Bastsofa aufspringt, die blonde Tolle hinters Ohr klemmt, die feuchten Hände an der Hose abwischt und sich mit einem schiefen Grinsen vorstellt. Heinrich Aukins, Vegetarier aus Helgoland. Es ist mir eine kolossale, wirklich, wirklich kolossale Ehre, endlich dem genialen Verfasser des Buches Eine sorgenfreie Zukunft sozusagen Aug in Aug gegenüberzustehen. Der rotblonde Aukins spricht ohne Punkt und Komma. Und Engelhardt spürt, ob des so lange ersehnten Besuches in seiner Seele eine unermessliche Genugtuung aufsteigen, wie die erquicklich sprudelnden Blasen eines mineralischen Wassers. Ich bin jedenfalls hier und ich freue mich wirklich ungemein. Ich will dem Sonnenorden beitreten. Ja, falls dies dann ohne weiteres möglich ist. Rückblickend lässt sich sagen, dass der überaus positive erste Eindruck, den ich von meinem Besucher gewonnen hatte, stark vom Gefühl meiner Einsamkeit koloriert wurde und dass ich meine bereits in der Kindheit sorgsam aufgebauten misstrauischen Schutzmauern den Menschen gegenüber nun vis-à-vis Aukins augenblicklich abgetragen hat. Dieser Aukins wird sich nämlich bald schon als erstklassiger Mistkerl herausstellen, weswegen er auch schon wenige Wochen später nicht mehr unter uns ist, sondern pushing up the daisies, wie der Angelsachse sagt. Wie haben Sie denn eigentlich von der Existenz Kabakons erfahren? Nun, durch eine Schrift des Nudisten Richard Ungewitter, die ich auf Helgoland bezog. Da wurde Ihr Experiment in den Südseekolonien als Versuch angepriesen. Warten Sie. Die geistige Enge der Heimat durchbrechen zu wollen und einen mutigen Neuanfang zu beginnen unter Palmen, fernab der siechen Maschinerie einer sich immer schneller beschleunigenden, sinnentleerten Gesellschaft. Wir werden gemeinsam nach Kabakon hinüberfahren. Sie sind sozusagen das erste Mitglied des Sonnenordens. Ja, ja, gewiss. Ich ernenne Sie sofort und ohne Umschweife zum ordentlichen Genossen. Wir werden dort eine Hütte für dich bauen. Und es generell ganz prächtig zusammen haben. Ach, es gibt sonst gar keine anderen Mitglieder? Noch nicht. Man muss sich gedulden. Der Gedanke, sich nackt und frei nur von Kokosnüssen zu ernähren, ist, obgleich zwingend, eine Idee, die erst sacken muss in der zivilisierten Welt. Engelhardt zahlt die Auenkünsche Hotelrechnung per Unterschrift, buxiert den jungen Helgoländer zum Anlegekai hinab. Und gemeinsam besteigen sie das Segelkanu, das von Makelis sicherer junger Hand hinüber zum Eiland gesteuert wird. Bereits andern Tags steht die Palmwedelhütte des Neuankömmlings. Ja, natürlich habe ich Thoreau gelesen. Und es tut so gut, sich unterhalten zu können, auf Deutsch, über Belange, die Deutsches betreffen. Was sage ich? Auswendig gelernt. Heinrich Auerkens bemerkt, dass es schon eher ein richtiges Haus ist, das Engelhardt sich hier inzwischen gebaut hat. Eine tadellose 2 Meter breite Veranda aus Jackbaumholz umschließt die gesamte Konstruktion. Die Wände der Innenräume sind mit hübschen Muscheln dekoriert. Ein Schachbrett steht aufgebaut und spielbereit auf einem Stück Treibholz. Ein bedächtig gepflanzter, anmutiger Blumengarten von bunt leuchtenden Kolibris umschwirrt, ist im Begriff zu entstehen. Nein, um ehrlich zu sein, ich habe es nicht selbst konstruiert. Sondern ich habe einen geschickten Zimmermann aus Herbertshöhe kommen lassen, der das Dreizimmerheim binnen einer Woche errichtet und mir auf meine Anweisung hin auch noch einen Schrein aus wohlriechendem Sandelholz gebaut hat. Auf welchen Engelhardt eine alte hölzerne Schnitzfigur so positionierte, dass deren unergründlicher Blick durch alle Räume des Hauses fließt. Diesem Fetisch, den ihm eine Abordnung seiner Arbeiter bei einer kleinen Zeremonie feierlich überreicht hatte, fehlt im Übrigen auf ganz ähnliche Weise wie dem Hoteldirektor Hellwig ein Ohr. Das Ergebnis einer Amputation, die vor gut 20 Jahren ein betrunkener Missionar beim verzweifelten Versuch vorgenommen hatte, den Insulanern des Neulauenburg-Archipels den katholischen Glauben dadurch näher zu bringen, dass er mittels eines Beiles ihre Idole schändete. Selbiger Padre fand sich, kaum hatte er den Rausch ausgeschlafen, von seinem eigenen Beil erschlagen wieder, hernach zum Ausbluten an einem Baum gehängt und anschließend auf einem Zeremonialstein in kleine Stücke portioniert, von denen die ausgesuchtesten dem damaligen Besitzer der Figur, einem einflussreichen Häuptling, gedämpft und in Pandanusblätter gewickelt serviert wurden. Jener Häuptling ließ es sich nicht nehmen, zum Dessert das Ohr des Missionars auf einem Holzspieß knusprig rösten zu lassen. Quid pro quo, sozusagen. In the hollow lotus land, to live and lie reclined, on the hills like gods together, careless of mankind. Hawkins erhebt sich nackend von seinem Sandbett, räuspert sich umständlich und beginnt Tennysons berühmtes Gedicht weiterzusprechen. We will return no more. And all at once they sang. Our island home is far beyond the wave. We will no longer roam. Man muss doch einfach nur Lotos durch Kokos ersetzen. Dann rennen beide nackend und schnaubend in die Fluten. Komischerweise ergreift Aurkens dabei Engelhards Hand. Nur widerwillig lässt dieser das zu, da er es als despektierlich und falsch empfindet. Ah, herrlich, herrlich. Zur Freiheit des Geistes gehört für mich auch die Freiheit der Geschlechtlichkeit. Wie meinst du das? Nun, frei heraus, ich bin der Männerliebe zugetan. So. Einmal habe ich es auch mit einer Helgoländer Magd versucht, aber ja, schnell gemerkt, dass ich nur den männlichen Körper verehren kann. So. Schon der Vegetarier Plutarch hat die Männerliebe als Ausdruck höchster Zivilisation verstanden. Durch die Geschichte hindurch sind stets Oden auf Knaben gedichtet worden, deren philisterhafte Umdeutung nur durch eine jahrtausendealte Prüderie zu erklären ist. Ja, und die Durchbrechung dieses Umstandes habe ich mir jetzt zum Ziel gemacht. So. Homosexualität ist ja der eigentliche, ne, der wahrhaftige Zustand des Mannes. Die Liebe zur Frau, ja, nun, Erratum der Natur. So. Im August letzten Jahres, nach einer ausgedehnten Wanderung durchs Helgoländer Oberland, habe ich bei einer Rast in einem Teehaus einen jungen Mann fixiert, dessen abstehende Ohren, dunkle, kimmerische Augen und sonderbare Blassheit so gar nicht dorthin passen wollten. Es war, als sei jener erschreckend dürre Abiturient, der dort mit seinem Onkel an einem Tische saß und an einem Stück Kluntjes nagte, der größtmöglich vorzustellende Fremdkörper im Gefüge der Insel. Dieser Fremdling hat mich rasend vor Lust gemacht. August Engelhardt nickt verständnisvoll, versucht dabei aber mit einiger Mühe, seine Abneigung gegenüber so offen vorgetragener Homosexualität vor Auerkens zu verbergen. Der junge Mann, nachdem ich ihm durch Blicke und subtile Kopfbewegungen zu verstehen gegeben habe, er möge sich kurz bei seinem Onkel entschuldigen und mir nach draußen folgen, ist dann jedenfalls aufgestanden und mit mir hinausgegangen in die Sommerluft. In Wirklichkeit ist damals Folgendes geschehen. Der Abiturient tut ein paar Schritte. Schon drücken Aukens kräftige Hände die schmalen Schultern des jungen Städters gegen die Außenwand des Teehauses. Und Aukens versucht, ihm seine Zunge in das Ohr zu stecken, derweil sich seine Hand tastend wie ein spinnenartiges, haariges Insekt, empfand es der Betastete, vorne an dessen Hose begibt. Mit einem Aufschrei hat mich der Junge weggestoßen. Und in diesem Augenblick ist mir aufgefallen, dass der Junge einen starken Geruch ausströmte. Nachdem er dann zu seinem Onkel zurück in die Gaststube geflüchtet war, habe ich auch gewusst, warum. Er ist nämlich ein Jude gewesen. Ein behaarter, bleicher, ungewaschener, levantinischer Sendbote des Undeutschen. Der so bezeichnete Abiturient indes, selbst Vegetarier, schreibt später, am selben Tage noch, eine Karte an seine Schwester nach Prag. Mein Husten hat sich an mir gebessert. Der Onkel zeigt mir Sehenswertes. Nun schiffen wir uns bald nach Norderney ein. Karg ist es hier, aber eindrücklich. Die Einwohner der Felseninsel hingegen sind grob und geistig retardiert. Als Auerkens nun mit den Worten schließt, Schuld an der Tatsache seiner Zurückweisung sei der Umstand, dass sein Opfer Jude gewesen sei, versucht Engelhardt, etwas Schorf von seinem Schienbein zu pulen und heimlich in den Mund zu schieben. Eine beginnende Infektion. Habe ich mich gar irgendwo geschnitten? Um dann ausgiebig zu gähnen. Morgen können wir uns weiter unterhalten. Was für ein schrecklicher Unsympath dieser Hawkins ist. Nein, ich teile jene aufkommende Mode der Verteufelung des Semitischen nicht. Ebenfalls jene vom Hass durchtränkten Anschuldigungen gegenüber den Juden, die der fürchterliche Richard Wagner mit seinen Schriften und seiner schwülstig komischen Musik, wenn nicht initiiert, dann aber allerorten salonfähig gemacht hat. Ich liebe die Musik von Satie und Debussy und Mendelssohn Bartholdy und Meyerbeer. Es ist doch wohl strikt abzulehnen, über Menschen aufgrund ihrer Rasse zu urteilen. Punkt. Ja, da gibt es gar keine Diskussion. Eigentlich müsste ein Piano her. Seine Gedanken kreisen wie ein Kinderkarussell. Nur wie verhindern, dass Sand in die Mechanik des Klaviers gelangt. Makeli habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen. Der Nachtvogel schreit. Ein Dämon bläst in sein elfenbeinernes Horn. Die skythischen Könige hielten sich geblendete Sklaven, die sie zur Milchverarbeitung einsetzten. Dort, im Lande Gog und Magog, darob ewige Finsternis herrschte. Und endlich, als der Morgen schon dämmert, löst sich der Alpdruck und Engelhardt entschlummert sanft unter dem die Phantasmagorien speichernden Schleier seines Moskitonetzes. Dann dräut der Tag, sonnig, heiß, und wir sehen beide Männer am Strand gehen. Du trägst wieder Lendentuch? Warum? Mir ist gestern aufgefallen, dass du deinen Blick nicht von meiner Scham abwenden kannst. Und gehe ich vor dir her, verspüre ich deinen Blick auf meinem Hinterteil. Ich fühlte mich beobachtet, penetriert, reduziert auf mein Geschlecht. Ha? Gut. Ich bleib trotzdem nackt. Und noch einmal einen Tag später sehen wir den jungen Makeli über die Insel streifen mit dem Gedanken, einen prachtvollen grünen Vogel einzufangen, um ihn Engelhardt zu schenken. Denn sein Herr scheint trotz des Besuches aus Deutschland immer so einsam. Makeli sucht den Himmel und die Palmenwipfel nach dem ersehnten Vogel ab. Da packt ihn, von rechts aus dem Unterholz tretend, völlig unerwartet, der überaus kräftige sommersprossige Helgoländer und vergewaltigt den wie ein verletztes Tier schreienden Jungen in einen Palmenhain. In meiner Eigenschaft als Stellvertreter vom Gouverneur Hahl obliegt es mir, ein Dossier über den traurigen Vorfall anzufertigen. Sie, Herr Engelhardt, haben den deutschen Staatsbürger mit Namen Heinrich Auerkens gefunden und zweifelsfrei identifiziert. Heinrich, also Herr Auerkens, lag bäuchlings und nackt am Boden. Mit zerschmettertem Schädel. etwas Gehirnmasse war ausgetreten. Und es ist richtig, dass Heinrich Auerkens rasch und zeremonienlos auf dem deutschen Friedhof in Herbertshöhe beigesetzt wurde. Ja, das ist richtig. Ja, solcherlei Todesfälle geschehen eben in den Kolonien, leider. Ich denke, eine kriminalpolizeiliche Untersuchung kann ausbleiben. Eine vom Baum herabsausende Kokosnuss hat den Auerkens getroffen, folglich ist es ein Unfall gewesen. Ob Engelhardt dem Antisemiten selbst eine Kokosnuss auf den Kopf schlug oder ob Auerkens im selben Palmenhain wandelnd, in dem er den jungen Makeli geschändet, zufällig von einer herabfallenden Frucht erschlagen wurde oder ob die Hand des eingeborenen Jungen aus Notwehr einen Stein erhoben hat, verschwindet im Nebel der erzählerischen Unsicherheit. Sicher ist nur die Tatsache, dass der Helgoländer durch den Aufprall eines harten, runden Gegenstandes aus dieser Welt nach Ultima Thule gelangte, vom sonnenbeschienenen Palmenstrand hinüber in das kalte, finstere Eisreich. Würde jemand aus der Hauptstadt kommen, er müsste nur Makeli befragen. Denn jung Makeli, dessen Ehre durch Auerkens Tod gerettet wurde, war Zeuge des Vorfalls. Nathanael hat rein vergessen, dass es eine... Die Liebe des Buben zu seinem Herrn August Engelhardt allerdings wuchs danach bis ins Unendliche. Und die allabendliche Vorlesestunde, durch den kurzen Besuch des Sodomiten ausgefallen, wurde nun endlich wieder aufgenommen. Was Entsetzliches ist in mein Leben getreten. Dunkle Ahnungen eines grässlichen, mir drohenden Geschicks breiten sich wie schwarze Wolkenschatten über mich aus, undurchdringlich jedem freundlichen Sonnenstrahl. Nur einmal noch verlässt August Engelhardt den Bismarck-Archipel, bevor alles sozusagen den Bach hinuntergeht. Habe ich Sie richtig verstanden, Herr Engelhardt? Sie lehnen es ab, Ihre Schulden zu bezahlen? Irgendwann muss man damit beginnen, das komplexe, schädliche Gefüge des Kapitalsystems abzulehnen. Und ich tue es jetzt. Ich habe hier übrigens einen Brief für Sie. Aus Heidelberg, wie man am Absender erkennen kann. Ein Brieffreund aus Heidelberg, von der berühmten Universität. Will ich nicht versäumen, dir mitzuteilen? Es gibt da, ganz in deiner jetzigen Nähe, einen Deutschen, der eine ähnliche, zumindest geistesverwandte Gedankenwelt in die Realität zu übertragen, sich angeschickt hat. Jemand, der ebenfalls auf einer Pazifikinsel wohnt, die Anorexia mirabilis, beispielsweise einer seligen Columba von Rieti nachlebend, an Nahrung nichts, rein gar nichts zu sich nimmt, außer dem goldenen Licht der Sonne. Die fragliche Person lebt auf den Fidschi-Inseln. Das ist doch wohl nur einen Katzensprung entfernt. Und du solltest doch einmal dort zu Besuche antreten. Die Fidschi-Inseln, ist das weit von hier? Fidschi? Warten Sie, ich zeige es Ihnen auf meinem Atlas. Etwa so weit entfernt vom Schutzgebiet wie Australien. Allerdings nicht in südlicher, sondern in östlicher Richtung. Das heißt, man kann über die neuen Hebriden reisen. Engelhardts Finger kreuzt auf der blau eingefärbten Ausdehnung des stillen Ozeans die Strecke ab. Unversehens schiebt er den rechten Daumen in den Mund und lutscht daran. Diese Marotte war ihm als Kind unter schweren Prügeln ausgetrieben worden. Und er hat sie, Herkos Odonton, für sich selbst wiederentdeckt, als probates Hilfsmittel einer nur ihm bekannten Meditationstechnik. In einem Hohlraum des Selbst versinkend, erlaubt mir das Saugen am Daumen, die Umwelt beinahe lückenlos auszublenden. Sie haben Glück. Am Kai liegt das französische Postschiff Gérard de Nerval, das morgen Richtung Port Vila abfährt. Während Engelhardt auf dem Franzosenschiff ostwärts fährt, hat man in Herbertshöhe nach kurzer Diskussion entschieden, die Hauptstadt von Deutsch-Neuguinea abzubauen und keine 20 Kilometer weiter die Küste hinauf neu zu errichten, immer noch in der Blanche-Bucht in nächster Nähe des Vulkans an einem Ort namens Rabaul. Man ordnet an, dass sämtliche Häuser, die feinsäuberlich auseinander gebaut, zu Bretterstapeln und Nagelkisten geschichtet und mit den exakten Bauplänen zu ihrer Wiedererrichtung versehen wurden, durch den Urwald getragen und mit großer Sorgfalt und in Windeseile wieder so aufgebaut werden wie in Herbertshöhe. Die beiden Hotels, die Gouverneursresidenz, die Faktoreien, die Landungsstege. Selbst eine prächtige neue hölzerne Kirche, die bis auf ein fälschlicherweise mit dem Gesicht zur Wand gehängtes Porträt Kaiser Wilhelms II. Exakt so ausschaut wie die eben abgebaute, wird errichtet und flugs vom örtlichen Pastor geweiht. Sogar Emmas Villa Gunantambu wird nach Habaul versetzt. In Port Vila steigt August Engelhardt indes von der Gérard de Naval auf ein englisches Postschiff um und erreicht Tage später Suva auf Fidschi. Das Städtchen Suva auf Fidschi ähnelt auf den ersten Blick Herbertshöhe, ist aber von Gaunern, Säufern, Piraten, Methodisten, Strandläufern und anderem unsauberen Charakterwerk bevölkert, die von allen im Pazifischen Ozean befindlichen Inseln die kleine britische Kolonie Fidschi dazu auserkoren haben, hier ihr Unwesen zu treiben. Gott allein weiß warum. Auf einem namenlosen Nachbareiland hat sich indes der Lichtesser und Pranaist Erich Mitten II aus Berlin-Dahlem angesiedelt. Man hat monatelang Pilger und Jünger empfangen. Und als Engelhardt dort anlandet, ist es ihm, als schaue er in einen verrückten Zerrspiegel seiner eigenen zukünftigen Kokovoren-Kolonie. Willkommen auf der Lichtesserinsel. Wir haben für Sie die Basthütte 34 reserviert. Alles wird strengstens organisiert und nach deutschem Schema hergerichtet. Was macht der junge Mann dort? Er fegt den Strand. Der nicht sonderlich magere Mitten II selbst zeigt sich ab der Mittagsstunde. Wobei er auf einem thronartigen Bambusgebilde am Strand Platz nimmt, sich bis auf ein schnupftuchgroßes Lätzchen, das seine Scham bedeckt, nackt entkleidet und unter diversen Verrenkungen, die Engelhardt als frei improvisierte yogische Übungen deutet, damit beginnt, wie ein Karpfen schnappend den Mund aufzureißen, um so Sonnenlicht in seinen Organismus aufzunehmen. Die kleine Schar der Pilger, die ihm zu Füßen sitzt, staunt. Man wirft sich zu Boden, es mitten zwei gleichtuend, versuchend, die Sonnenstrahlen zu trinken. Engelhardt, der eine bodenlose Wut in sich aufsteigen fühlt, setzt sich nach der kurzen Darbietung, mitten zwei ist wieder in seiner Hütte verschwunden, zu dem jungen Inder in den Sand. Was genau geschieht denn hier? Seit über einem halben Jahr hat der Fakir mitten zwei nur die Essenz des Lichts zu sich genommen. Weder Wasser noch Nahrung. Es geht im Prinzip darum, dass Prana, also jenen Stoff, der uns umgibt, durch bestimmte Atemtechniken in uns zu speichern. Quasi die Materie des Äthers in Nährstoffe zu verwandeln. So. Es erfordert ein Höchstmaß an Konzentration und Willenskraft. Nicht jeder vermag dies einfach so zu erreichen. Man muss sich durch gewisse, jahrelang erlernte Meditationszustände selbst der Gestalt in Trance versetzen, dass der auf den Lichtstrahlen reitende Weltgeist beginnt, den Körper zu durchdringen. Aha! Ja. Und um ihn zu huldigen, bringt man dem Meister Geldgeschenke, Uhren und Schmuck, den er offen in seiner Hütte verwahrt, um sich stets die Vergänglichkeit der Welt und ihres eitlen Tandes vor Augen zu führen. Engelhardt erhebt sich, läuft den Strand hinauf zur mittenzweischen Behausung, schiebt ohne zu klopfen oder sich sonst wie anzukündigen den Bastvorhang beiseite und betritt das Allerheiligtum des Dahlemmer Fakirs. Mitten zwei und ein dunkelhäutiger älterer Inder sitzen an einem Tisch und schrecken hoch wie ertappte Kinder. Die verschiedenen Schalen mit Reis, Früchten und Hühnerschlägeln entsetzt in die Ecke fegend, dann sinken die beiden in sich zusammen. Govinda Raj? In diesem Moment erkennt Engelhardt, dass es Govinda Rajan ist, der dort vor ihm steht, der betrügerische Tamile, der ihn einst vor Jahren auf der Insel Ceylon in eine dunkle Höhle gelockt und anschließend seines Geldes beraubt hat. Lieber deutscher Landsmann, bitte verraten Sie uns nicht. Mitten zwei fällt auf die Knie. Ja, gewiss. Man kann uns zweifellos betrügerische Absichten unterstellen. Aber es ist doch auch niemand gezwungen worden, uns Wertsachen zu schenken. Und bitte sehr, greifen Sie zu. Nehmen Sie sich bitte, was Ihnen gefällt. Bitte. Das sind ja merkwürdige Flecken an Ihren Beinen. Was haben Sie? Sie werden wohl einsehen, dass ich Ihre abscheulich suffisante Visage ignoriere, Herr Govinda Rotschen, und die so schamlos offerierten Preziosen tunlichst ebenso, Herr Mitten zwei. Aber eine Frage habe ich doch. Bitte. Ist das Einatmen des Prana wirklich nur Scharlatanerie oder ist es tatsächlich möglich, nichts als Licht zu sich zu nehmen? Ich habe das Fasten ungefähr 24 Stunden lang versucht. Am schlimmsten ist freilich der Durst gewesen. Kein Mensch kann sich monatelang allein von der Gabe der Sonne ernähren. Ach, Unfug! Nichts anderes übe ich aus. Ich speise mich aus der Sonnenfrucht und dies schon seit Jahren. Den Talmi, Herr Mittenzwei, können Sie behalten. Ich werde nichts verraten. Es ist allerdings ein trauriger Anblick, den der Tamile und Sie, Herr Mittenzwei, mir bieten. Pfui! Und adieu. Und dann tritt er hinaus, ohne den jämmerlichen Strolch Govinda Rotschen auch nur mit dem Anflug eines Blickes zu beehren. Es wäre nicht angegangen, meine Barschaft zurückzufordern, da ich ja beschlossen habe, kein Geld mehr anzufassen. Gleichwohl ich es zweifelsohne gut hätte gebrauchen können, um meinen im Schutzgebiet aufgehäuften Schuldenberg etwas abzutragen. Den Daumen nun öfter im Mund, als ihm selbst recht ist, fährt Engelhardt zurück, diesmal als blinder Passagier auf einem deutschen Kreuzer der kaiserlichen Marine, seiner Majestät Schiff Kormoran, die im Hafen von Suva Kohle und Frischwasser geladen hat. Er hält sich in einem der mit Persennen überzogenen Rettungsboote verborgen und hat ein paar Kokosnüsse gegen den Hunger und den Durst mit hineingenommen. Nach zwei Wochen vollkommen ereignisloser, sonnenbeschienener Fahrt ankerte die Kormoran in der Blansche Bucht. Im allgemeinen Gewusel der Ankunft des Kriegsschiffes mischt sich Engelhardt auf dem Anlegesteg unter die Menge und bekommt es plötzlich mächtig mit der Angst zu tun, als er nämlich bemerkt, dass er sich gar nicht im ihm vertrauten Herbertshöhe befindet, sondern die Häuser, Palmen und Alleen auf höchst irritierende Weise verschoben zu sein scheinen. Er verliert so sehr die Orientierung, dass er das Gefühl hat, er werde ohnmächtig. Und eine gigantische Kraft sauge ihn dabei in ein enges Loch, in dem er anschließend zu Atomen demontiert wird. Hoteldirektor Hellwig, der sich mit einem Offizier der Kormoran unterhält und Richtung Gouverneursresidenz schlendert, erschrickt beim Anblick des stark abgemagerten Besitzers der Kabakon-Plantage, der wie ein Schreckgespenst mitten auf der Allee mit den Armen rudert. Bitte, Herr Hellwig, was ist hier geschehen? Das ist doch die Kirche, meine Güte. Nur steht die verkehrt herum. Dort drüben liegt das kaiserliche Postamt, aber gegenüber fehlt die Forsythe Factory, die sich vor wenigen Wochen noch dort befunden hat. Mein lieber Herr Engelhardt, beruhigen Sie sich. Es gibt dafür eine recht einfache, um nicht zu sagen, simple Erklärung. Man hat Herbertshöhe komplett hierhin verlegt. Jesus Maria, hat etwa niemand Ihnen das mitgeteilt? Inmitten des vierten oder fünften Jahres kam, wie vor langer Zeit erhofft, ein verstimmtes Klavier nach Kabakon. Es landete freilich nicht alleine, sondern in fürsorglicher Begleitung eines Mannes, der sich durch drei kurz nacheinander eintreffende, exaltiert und gesalbt formulierte Briefe angekündigt hatte, Max Lützow, Geigen- und Klaviervirtuose aus Berlin, Leiter des nach ihm benannten Lützow-Orchesters und blondhäuptiger Frauenheld. Letzteres stand freilich nicht in den Briefen. Lützow ist ausgebrannt. Will sagen, erledigt. Er ist zivilisationsmüde und führt eine erschreckende Ansammlung halb imaginierter Krankheiten mit sich, derer er sich freimütig bedient, um die Malaise seines deutschen Alltags mit dem Tuche der Hypochondrie zu verhüllen. Er leidet abwechselnd, je nach Wetterlage und Tagesform, unter Asthma, Rheumatismus, Keuchhusten, Migräne, NÖ, Schüttelfrost, Anämie, Schwindsucht, Ohrensausen, Knochenschwund, Rückenschmerzen, Würmern. Lichtempfindlichkeit und Dauerschnupfen. Max Lützow hatte auf Empfehlung eines befreundeten jüdischen Cellisten eine Reise nach Wien unternommen, um den dort im 9. Bezirk praktizierenden Dr. Sigmund Freud zu bitten, ihm bei einer Untersuchung sozusagen sein Gehirn zu sezieren. Ich habe den Herrn Lützow, der kerngesund ist, wie ihm auch jahrelang jeder Spezialist in Berlin versicherte, wie Sie sich denken können, nach kurzem Gespräch abgewiesen. Zu kläglich und uninteressant ist mir die kleine Hysterie dieses Berliner Musikers erschienen. Am selben Abend beschloss ich, Vegetarier zu werden, da sich das Leiden der im Schlachthaus sterbenden Tiere stantepede durch die Nahrungsaufnahme quasi im Hallraum meines eigenen Körpers morphologisch fortsetzte. In Berlin besorgte ich mir in einer Buchhandlung am Zoologischen Garten eine ganze Kiste freigeistiger zeitgenössischer Literatur zum Thema Vegetarismus. Und darunter war auch Ihre Schrift mit dem Titel Eine sorgenfreie Zukunft. Ich glaube, der Autor, dieser August Engelhardt, ist jetzt auf irgendeiner Insel bei den Kannibalen in der Südsee. Und flugs war Lützow in der Berliner Dépendance des norddeutschen Lloyd erschienen und hatte sich von einer durch und durch elektrisierten und von der Verheißung ausgefallener Eskapaden begleiteten Stimmung ein Billett in die Südsee besorgt. Und nun bin ich hier. Engelhardt, der gerade damit beschäftigt ist, sich nach vielen Monaten sonnenbedingten Wachstums endlich einmal wieder die Zehennägel zu schneiden, sitzt auf der kleinen Holztreppe, die hinauf zu seiner Veranda führt, und beobachtet, freudig erregt, die Verrenkungen der eingeborenen Männer, die sich schwitzend mühen, das Klavier den Strand hochzuschleppen. Seine Fingernägel übrigens schneidet er nicht, sondern knabbert sie ab. Dies ist mitunter das einzige tierische Eiweiß, das er zu sich nimmt. Und wir würden ihm diese kleine Form der Autoanthropophagie ruhig nachsehen und vor allem unerwähnt lassen, wenn sie nicht eine gewisse Symbolhaftigkeit frühzeitig zum Ausdruck brächte. Nun beginne tatsächlich eine Reihe unbeschwerter glücklicher Tage. Lützow, der stets seine Stimmgabel im Gepäck mitführt, macht sich sofort an die Aufgabe, das Klavier, das von den Eingeborenen ins Bücherzimmer bugsiert worden war, von den jahrelang aus ihm dringenden Misstönen zu befreien. Engelhardt, der nackend auf der Veranda liegt und sein tägliches Sonnenbad genießt, verspürt eine tiefe Hochachtung vor Künstlern und ihren Fähigkeiten. Fast grenzt es ihm an Neid, dass er weder das Talent noch die Disziplin aufbringen kann, so etwas wie wirkliche Kunst zu schaffen. Kann nicht mein Aufenthalt auf Kabakon eventuell auch als Kunstwerk angesehen werden? Möglicherweise bin ich selbst mein eigenes künstlerisches Artefakt. Vielleicht gehen ja die Gemälde und Skulpturen, die man in Museen ausstellt, oder die Aufführungen berühmter Opern von einem völlig veralteten Kunstbegriff aus. Ist es nicht so, dass allein durch meine Existenz die Kluft zwischen Kunst und Leben aufgehoben wird? Er öffnet eine Kokosnuss und inspiziert dabei die Wunden an seinen Beinen, die sich in den letzten Wochen nässend weiter vergrößert haben. Rote Flecken sind mäandernd daneben erschienen, die sich bei Berührung taub anfühlen. Die fraglichen Stellen zuerst mit Kokosmilch, später mit Salzwasser, dann mit einer Jodtinktur betupfend, vergisst er sie alsbald wieder. Engelhardt und Lützow, die schnell zueinander eine innige Seelenverwandtschaft verspüren, erkunden gemeinsam das Eiland, besuchen die Dörfer der Insulaner und nehmen dort als Ehrengäste an allerhand Festivitäten und Tanzdarbietungen teil. Einem Häuptling und seinen Kindern wird im Gegenzug gestattet, die beiden Deutschen in ihrem Haus zu besuchen. Denn Engelhardt hat bestimmt, dass Lützow sofort zu ihm ziehen und nicht erst wie der unglückliche Auerkens eine Probezeit in der Basthütte absolvieren soll. Andächtig werden Lützows schmale Hände beobachtet, die auf den elfenbeinernen, rissigen Tasten hin und her tanzen und dem nun vorzüglich gestimmten Instrument die herrlichsten Tonkaskaden zu entlocken wissen. Der Häuptling lässt es sich nicht nehmen, während des Vortrags selbst ans Klavier zu treten und mit dem kleinen Finger, denn dieser erschien ihm am elegantesten, einzelne Tasten niederzudrücken, deren Klang allerdings im Gesamtgefüge derjenigen Kompositionen, die Lützow vorzutragen sich entschieden hat, für erhebliche Dissonanz sorgt. Meine zahllosen Krankheiten sind wie von einer tropischen Brise weggepustet. Weder schmerzen die Gelenke, noch verspüre ich jenen aggressiven Druck hinter den Augen, der mich jahrelang in Deutschland begleitete und den ich resignierend bereits als immerwährenden Teil meiner selbst begriffen hatte. Zwar vermag ich noch nicht, wie mein Gastgeber, gänzlich nackend umherzulaufen, aber ich habe mich derart in die Kokosnuss verliebt, dass ich schon kurz nach meiner Ankunft begonnen habe, mich ausschließlich von ihr zu ernähren. Engelhardt ist ganz außerordentlich stolz auf seinen Neuzugang und gemeinsam verfassen sie nun Briefe an verschiedene vegetarische Zeitschriften in Deutschland, in denen sie von den Nüssen schwärmen. Lützow schreibt, man habe unter Palmen ein nacktes kommunistisches Utopia geschaffen. Die scheinbare Libertinage aber unter die gütige Sittlichkeit der heilsamen, leuchtenden Tropensonne und der unvergleichlich wohlschmeckenden und praktischen Kokosnuss gestellt. Und man solle nur rasch zu Besuche kommen, da man in Engelhardts Sonnenorden von jeglicher Zivilisationskrankheit geheilt werde. Was machen wir damit? Veröffentlichen! Wort für Wort! Nach Lektüre dieser Gratiswerbung setzen sich nun etliche Heilsucher in Bewegung Richtung Deutsch-Neuguinea. Schiffspassagen werden gebucht. Engelhardts Schrift »Eine sorgenfreie Zukunft« erlebt ein, zwei, sogar drei unerwartete Neuauflagen. Und diverse Kolonialwarenhändler in der Heimat werden angehalten, dort bitte frische Kokosnüsse in ihr Sortiment aufzunehmen. Der Gouverneur schreibt mir, ich solle mich bei Zeiten zu einem Gespräch in der Hauptstadt einfinden. Hier, schau! Da Ihre missionarische Arbeit anscheinend überreife Früchte trägt. Wir hier in Rabaul aber nichts mit den angereisten Heilsuchern anzufangen Sie wissen. Eventuell bereit wären, die durch Ihre Privatmythologie entstandenen Kosten, die vor allem im Logiebereich angesiedelt sind, begleichen zu wollen. Hier, schau, hier. Ach, Grundgütiger, das ist doch alles ganz wunderbar. Wir werden zusammen nach Rabaul hinüberschippern, die Hotelrechnung bezahlen und die Unglücklichen nach Capacon herüberholen. Denn schließlich sind die doch ihretwegen ins Schutzgebiet gereist. In Rabaul angekommen, schreiten sie die von Palmen beschattete Chaussee hinunter Richtung Gouverneursresidenz. Sie gehen freilich nicht nackend. Auf dem weiten, vor der Residenz angelegten Platz ist ein Holzbock aufgebaut worden. Man bringt einen eingeborenen Delinquenten und schnallt ihn mittels zweier sich kreuzender Bastriemen an der Konstruktion fest. Einige weißgekleidete Pflanzer haben sich eingefunden, die Arme vor der Brust verschränkt und eine Abteilung eingeborener Polizisten der Schutztruppe. Ein Mann tritt vor, zieht die Uniformjacke aus und einen fast blau-schwarz glänzenden, muskulösen Oberkörper freilegend, empfängt das in seinen hünenhaften Händen verschwindend zart und dünn wirkende Bambusrohr vom weißen Polizeimeister. Und während sich Engelhardt und Lützow abwenden, schlägt der Riese das biegsame Rohr mit unvorstellbarer Wucht auf den nackten Rücken des am Bock Festgebundenen. Lützow und Engelhardt betreten das schattige Refugium der Gouverneursveranda, auf der Hahl breitbeinig wippend steht, von Ferne die Strafaktion beobachtend, die Daumen links und rechts im Hosenbund. Man stellt sich gegenseitig vor und der Gouverneur ergreift Engelhardts Hände und schüttelt sie über die Maßen. Bitte, meine Herren, folgen Sie mir in den Salon. Ja, dann. Ist es hier nicht herrlich kühl? Engelhardt zählt 8 moderne elektrische Deckenventilatoren. Ja, traurig, dass da draußen ein Dieb. Man muss wohl hart durchgreifen, obwohl mir das überhaupt nicht behagt. Nehmen Sie Platz. Danke. Man muss versuchen, die Eingeborenen in die deutsche, aufrichtig moralische Gesetzbarkeit einzubinden, die ja durchaus eine hochsittliche, faire Instanz ist und nicht, wie beispielsweise in den französischen oder niederländischen Gebieten, von den belgischen gar nicht zu sprechen, lediglich Tünche, um die Aufrechterhaltung einer modernen Form der Sklaverei, sprich wirtschaftlicher Ausbeutung bei maximalem Profit und minimaler Menschlichkeit zu kaschieren. Nun also, den Grund meiner Bitte, mich aufzusuchen, habe ich ja schon in meinem Brief skizziert. Es geht, herausgesagt, um die Schar meist jugendlicher Besucher, die Sie, Herr Engelhardt, durch Ihre Schriften ins Schutzgebiet gelockt haben. Aus Engelhardts Ohr tropft es derweil warm. Dann träufelt ein kleines heißes Bächlein herab. Er dreht den Kopf zur Seite, um nachzusehen, was ihm da so unvermittelt auf die Schulter rinnt. Sein Gewand ist mit einem Mal ganz gelb, befleckt von einer Ladung Ohrenschmalz, die sich fließend gelöst hat. Anschließend, die letzten Schläge auf den Rücken des vermeintlichen Diebes sind draußen auf dem Platz verklungen, erwähnt Hahl in einigem Detail die Schriften des französischen Denkers Charles Fourier, worauf Lützow, der zwar Fourier nicht gelesen, dafür aber Proudhon, eine seiner Verflossenen war eine gestandene Bombenlegerin aus Dublin gewesen, bemerkt: Der Sonnenorden ist ja durchaus ein Ort der Gesellschaftserneuerung. Und es ist ganz famos, dass Sie, Herr Gouverneur, diesen moralisch und intellektuell unterstützen. Da man ja, mit Verlaub, immer davon ausgeht, dass eine oberste Staatsinstanz, wie Sie, Herr Hahl, hier darstellen, ein natürlicher Feind der Individualutopie ist. Die Freiheit ist zuvorderst ja Freiheit vom Eigentum. So leben wir auf Kabakon und so gedenken wir dort weiterzuleben. Engelhardt ist nicht nur Lützows plötzlicher Vorstoß ins Politische peinlich, sondern er staunt auch innerlich darüber, dass dieser sich nun vor Hahl zum Theoretiker seines Engelhardts Gedankengebäudes stilisiert. Fourier war ein notorischer Antisemit. Im Übrigen habe ich Kabakon rechtmäßig gekauft und ich bekenne mich mitnichten zur Anarchie. Und Fouriers imaginierte Philostea ist nichts anderes als der Ausdruck einer philisterhaften, schäbigen und obendrein von obsessivem Sexualtrieb geleiteten Kleinbürgerutopie. Ja, ja. Es ist zwar überaus erbaulich, derartige Gespräche an einem so gottverlassenen Ort zu führen, aber wir müssen jetzt, wenn die Herren erlauben, zurück zur Realität finden. Man spaziert also gemeinsam hinüber zum Hotel Fürst Bismarck, holt unterwegs den Mediziner Wind hinzu und lässt sich von einem aufgebrachten Direktor Hellwig, der nun Engelhardt nicht mehr ganz so freundschaftlich gesinnt ist, die Schar der Nachmittags- und Genesungsschlaf haltenden Neuankömmlinge zeigen. Heiland! Ein junges Fräulein erhebt sich aus dem Krankenbett, läuft wackeligen Schrittes auf Engelhardt zu, kniet sich nieder, ergreift seine Hand und sinkt schließlich unter den konsternierten Blicken der Besucher hinab auf den Boden, die Füße des äußerst verlegen reinschauenden Engelhardt streichelnd. Aber. Wind und Lützow heben das Mädchen vom Boden auf. Da kommt sie fast an. Und Hahl, der sich ob der Absurdität der Szenerie eines amüsierten Lächelns nicht erwehren kann, dirigiert Engelhardt mit fester Hand retour Richtung Empfangshalle des Hotels. Herr Engelhardt, ich erwarte, dass Sie sofort und ohne Umschweife für die Kosten, die diese Verrückten verursachen, aufkommen. Engelhardt vergräbt sich tief in sich selbst. Am Daumen saugen. Herr Hellwig, Gemach, Gemach, Gemach. Es liegt bestimmt doch im Rahmen des Möglichen. Gewisse Schulden, die Herr Engelhardt bei Queen Emma hat, so umzuschichten, dass die Kopra-Produktion seiner Plantage auch in diesem Falle beliehen werden kann. Genau. Sehr wohl, ich unterschreibe alles. Nun müssen Sie diese schrecklichen Leute wieder wegschicken. Ich will damit nichts zu tun haben. Alle sofort zurück nach Deutschland befördern. Auf meine Kosten. Herr Engelhardt verpflichtet sich außerdem, keinerlei Werbebriefe mehr zu versenden, in denen verlautbart wird, Neupommern wäre der vermeintliche Garten Eden. Am besten wäre es allerdings, Sie, Herr Engelhardt, schreiben überhaupt keine Briefe mehr. Es knackt und rauscht in Engelhardts Ohr, als stünde er unter Wasser, als überschwemme ihn ein Ozean. Er schiebt erneut den Daumen in den Mund. Lützow steht während dieses Kuhhandels etwas abseits und knabbert irritiert an einem Fingernagel. Nachdem die beiden Wirrköpfe wieder abgezogen sind, öffnet Gouverneur Hahl den amtlich versiegelten Brief, den er schon eine ganze Weile in Erwartung guter Nachrichten mit sich herumträgt. Das Schreiben kommt aus dem neuen Berliner Büro seines Freundes Wilhelm Solf, den man inzwischen zum Leiter des Reichskolonialamtes ernannt hat. Was ist denn da los unter deiner Ägide? Fragezeichen. Wenn die Presse hier über Neuguinea berichtet, dann wird immer nur erwähnt, dass sich das Schutzgebiet offensichtlich in einem Zustand der Libertinage befindet, bevölkert von nackten Deutschen, die Orgien feiern, sich von Blumen und Schmetterlingen ernähren, Wenn du deinen wohldotierten Posten behalten willst, und ich schreibe dies als Freund, und nicht für immer in einer mickrig zu nennenden Schreibstube in den Berliner Hinterzimmern des Reichskolonialamtes verschwinden willst, dann ist Stand der Pete dafür zu sorgen, dass diese undisziplinierten Zustände ein Ende finden. Des Abends segeln Engelhardt und Lützow zurück nach Kapakon. Unter einem orange-rot verglühenden Himmel schweigen sie einander an. Jedoch nicht so, als sei man unter Freunden und brauche sich deshalb ein paar Stunden nichts zu erzählen, sondern im Bewusstsein, etwas sei zerbrochen und könne nun nicht mehr zusammengefügt werden. Könnte etwas für uns auf dem Klavier spielen? Unterlass das. August Engelhardt verzieht sich auf sein Bett und starrt, kaum erfüllt das sonore Schnarchen des Virtuosen ihr gemeinsames Haus, noch lange Stunden an seinem Daumen saugend hinauf an die Decke, ganz ohne etwas zu denken. Dann aber wieder derart in einen bestimmten Gedanken festgebissen, dass dieser sich einem flammenden Menetekel gleich über das gesamte Dasein der Welt und über den allumspannenden, unendlich ausgedehnten Kosmos legt. Ouroboros, jede Schlange, die versucht, ihren eigenen Schwanz zu verzehren. Er sieht wieder jenes Feuerrad, welches ihm seine Mutter als kleiner Junge gezeigt. Und als es um die eigene Achse rotierend über ihm an der Decke des Hauses erscheint und er kein Kissen besitzt, das er sich auf die Augen drücken kann, verbirgt er stöhnend vor Furcht das Gesicht in den Händen. Tiere erscheinen ihm dann, gewaltige, dem Genius Malignus anverwandte Tiere, deren Anblick so unsagbar grauenvoll ist, dass er sich vor Entsetzen zusammenkrümmt, kümmerlich Schutz suchend in den dunkelsten Ecken seiner Existenz. Tiere, deren schauderhafte Namen er sich zu nennen scheut. Abscheuliche Wesen, die Hastur und Azathoth genannt werden und ihm zischend zuflüstern. Die Menschheit ist eine unbedeutende, belanglose, vollends nichtige Lappalie im Universum, deren Schicksal es ist, zu erscheinen und wieder zu vergehen, unbemerkt und unbeweint. Lützow erwacht auch dann nicht, als Engelhardt sich kurz vor der Dämmerung über ihn beugt und überlegt, wie er ihn nur töten könne, ohne ihn aufzuwecken. Kaffee! Bringt mir mehr Kaffee! Schwarz, stark und süß! Zur gleichen Zeit, während Kapitän Christian Slütter sich durch die letzten, immer noch wütend schäumenden Ausläufe eines Julisturms kämpft, wie die Brecher der Salomonensee unentwegt auf das Deck seines von rostigen Beulen überzogenen Frachtschiffes, der Steamship Jeddah, schlägt, besteigt Max Lützow in aller Früh dieselbe kleine Barkasse, mit der er vor fast einem Jahr nach Kapakon gekommen ist. Lüg mich nicht an! Im plötzlichen Abschied ist am Abend zuvor ein furchtbarer Streit vorausgegangen. Ich weiß ganz genau, dass du meine Schere gestohlen hast. Mit einer unwirschen Handbewegung fegt er die Schachfiguren vom Brett. Ich weiß von keiner Schere. Und es interessiert mich auch nicht. Sind nicht alle Gegenstände sowieso Gemeinschaftseigentum? Ergo auch die Schere. Ich wäre durchaus bereit, dir den kleinen Tropenkoller nachzusehen, aber ich kann an den Haaren herbeigezogene, ungerechtfertigte Anschuldigungen nicht einfach auf mir sitzen lassen. Ungerechtfertigte Anschuldigungen? Engelhardt springt auf und beginnt wie rasend aus den Bücherregalen einzelne Bände herauszureißen und sie aus dem offenen Fenster hinaus in den Regen zu werfen. Wobei doch ich in Wahrheit alles selbst erfunden und geplant habe, sodass ich mich inzwischen fragen muss, wann der Herr Musikus denn nun endlich die Kontrolle über Kabakon übernehmen wird. Es ist ja im Grunde nur eine Frage der Zeit, aber ich gedenke nur allerraschestens dem einen Riegel vorzuschieben, denn diese Insel im Gegensatz zu deinen vorhal geäußerten Bemerkungen ist mitnichten eine Demokratie und ein kommunistisches, infantiles Miteinander herrscht schon gar nicht und wird auch hier niemals herrschen. Ich bestimme allein, wohin es geht und auch dein Rat, diese Horde von Verrückten aus Rabaul auf Kabakon anzusiedeln, ist im Grunde ein infames Übernehmemanöver, das nur dazu dient, mich auf lange Sicht zu entmachten. Bitte. Dann werde ich eben wieder gehen, wenn hier so wenig Wert auf meine Anwesenheit gelegt wird. Ich habe irrigerweise gedacht, wir sind gemeinsam auf Kabakon, um ein neues Eden zu schaffen. Und ich, der ich im Wesen ganz und gar umgänglich bin, führe keinesfalls im Schilde, dir irgendetwas abstreitig zu machen. Und ich habe schon gar nicht im Sinn, Machtansprüche zu stellen, die mir ja bei einer Kokosplantage gar nichts bringen würden, denn ich bin ein Künstler und kein Assessor. Es tut mir aufrichtig leid, wenn ein anderer Eindruck entstanden ist, aber nun muss ich. Will ich gehen. Lieber Freund, ich wünsche dir viel Glück. Ja, ich bin traurig, denn ich habe eine Innigkeit zwischen uns empfunden, deren Zerrüttung ich mir wohl zum Teil selbst zuzuschreiben habe. Jawohl, jawohl. Jawohl. Aber ganz gleich, wie es nun enden wird, lieber Freund. Du hast mich viel gelehrt und mir gezeigt, dass es einen Weg heraus gibt aus der betäubenden Misere der modernen Existenz. Und dafür werde ich dir immer dankbar sein. Die Schere erscheint wenige Tage später wieder, als sei sie niemals weg gewesen. Die schon früh morgens in der Plantage arbeitenden Eingeborenen beobachten Lützos Abfahrt und sehen seinen Aufbruch als schlechtes Omen an, auf das noch schlechtere Folgen werden. Lass uns die Arbeit niederlegen und nichts mehr tun. Engelhardt hat seine Arbeiter schon seit fast 2 Jahren nicht mehr bezahlt. Aber das wird nicht als besonders schlimm angesehen, da man davon ausgeht, dass der Brotherr zurzeit eben nicht über Geld verfügt. Das Feuerrad. Engelhardt, und dies weiß weder er selbst noch Max Lützow, hat sich mit Lepra angesteckt. Und diese Krankheit, deren alttestamentarischer Nimbus die einfache Realität verbirgt, dass sie sich in erster Linie als Nervenleiden manifestiert, verursacht gewisse konfuse Reaktionen innerhalb Engelhardts ohnehin schon von der mehrere Jährchen andauernden Kokosnussdiät derangiertem Organismus. Das Feuerrad! Die sich in Rabaul stapelnden Flaschen mit dem Kabakonöl geraten in Vergessenheit. Die Kopra-Produktion ebenfalls. Die Lepra? Der vermutliche Ansteckungsherd hat irgendwo innerhalb der Quinte zwischen C- und G-Tasten des Lützowschen Klaviers gelegen, an denen vom leprösen Finger des Tollei-Häuptlings abgelöster Hautschorf kleben geblieben ist, den Engelhardt wenig später für seinen eigenen gehalten und gewohnheits- und reflexmäßig in den Mund gesteckt hat, uneingedenk und ungeahnt der Tatsache, dass sich mehrere blutende Stellen in seiner Mundhöhle und am Zahnfleisch sogenannte Aften befinden. In Wahrheit hat sich unser Freund natürlich schon Jahre zuvor infiziert. Während also Engelhardt in wütender, paralysierter, entzündeter Umnachtung auf Kabakon verharrt und Max Lützow Richtung Rabaul dampft, umrundet Kapitän Christian Schlüter auf der Schiffsbrücke der Jetta stehend eine flaschengrün in die Blansche Bucht hineinragende Landzunge und erblickt erst den rauchenden Kegel des Vulkans und dann das kleine deutsche Städtchen, das sich geordnet vor ihm ausbreitet. Auf dem Frachtschiff befindet sich neben Apirama, jenem im Gesicht imposant tätowierten Maori, den er in Neukaledonien als erfahrenen Seemann angeheuert hat, und Herrn November, dem Heizer. Auch das junge Mädchen Pandora. Wir sind quasi über die Füße gelaufen. Nachdem ich meine zweimal jährlich in Sydneys Chinatown angerauchten Opiumträume mehr oder weniger ausgeschlafen hatte. Und nachmittags leicht derangiert um die Ecke zum Kai am Darling Harbor zu meinem Schiff wankte. Bitte, Sie müssen mich verstecken. Barfüßig, rothaarig, vielleicht 12, vielleicht 14, stand sie vor mir. Eine kleine Augenbraue geschickt hochgezogen. Verstecken, auf Ihrem Schiff mitnehmen. Eine Tasche über die schmale Schulter gehängt. Mit einer fast unmerklichen Andeutung des Kopfes wies sie den Kai hinunter in Richtung der vier Polizisten. Sie müssen mich verstecken. Die sich in einiger Entfernung näherten. Bitte! Ich zögerte keinen Augenblick und brachte sie hinunter in die Kapitänskajüte, warf eine Decke über sie und legte den Zeigefinger auf meine Lippen. Dann bin ich rauf, auf meine Brücke. Herr November! Auslaufen! Und Acht an die kaiserliche Handelsflagge hissen! Worauf sich die Jedda kurze Zeit später, ihr ramponiertes Äußeres lügenstrafend, durchaus schneidig und rasch aus dem Hafen von Sydney hinaus auf offene See begeben hat. Pandora schlief lange in der Kajüte. Sie schlief, bis die Küste von New South Wales längst am Horizont verschwunden war. Ob ich in Pandora verliebt bin? Ich sehe mich zu deutlich in der Rolle des Vaters und Beschützers, als dass ich mir erlauben würde, Pandora als junge Frau wahrzunehmen. Ich wollte sie in Deutsch-Samoa absetzen, aber daraus wurde nichts. Da sie sich, als wir in die Bucht von Apia einliefen und sie den auf einem Faktoreidach gehissten Union Jack gewahr wurde, vor mir auf den Boden warf und mit den kleinen Fäustchen so lange das eiserne Deck bearbeitete, bis ihre Hände an den Seiten blutig aufrissen. Schlüters Herz ist weich wie Kautschuk. Du kannst bis Neupommern auf der Jedda bleiben. Danke. Wenig später, sie sind wieder auf hoher See, erscheint vor ihnen der Sturm. Schiefer grau, abweisend und mit der Intensität eines riesenhaften Tieres. Der Maori bindet sich, als sei er ein wiedergeborener, fleischgewordener Queequeg mit einem Tau an der Reling nächst der Kommandobrücke fest, um Schlüter aus Leibeskräften den richtigen Kurs zuzuschreien. Herr November arbeitet wie ein Dämon unten in der Dunkelheit des Schiffsrumpfes. Kohleschaufel um stete Kohleschaufel landet im orange glühenden Ofen unter den Kessel. Es ist die archaische Auflehnung eines Demiurgen, der dem Elementarchaos trotzend die eiserne Schaufel 100.000 Mal wieder die Impertinenz der Weltenunordnung erheben. Der Sturm dauert 2 Tage und 3 Nächte. Und als das Wetter endlich bricht, ist es, als ob ein schweres Fieber den geschundenen Körper verlässt. Und wie ein zum Krüppel geschlagener Hund, der verstohlen unter eine Brücke schleicht, um seine Wunden verheilen zu lassen, schleicht die Jedda in die Blanche-Bucht ein. In der Innentasche von Schlüters weißer, schmutziger, stets halbnasser Kapitänsjacke steckt ein in Apia in Empfang genommener Brief des Gouverneurs Hall. Bitte ich Sie sehr dringlich, sich unverzüglich zu einem Gespräch in der neuen Hauptstadt Rabaul einzufinden, um ein kleines, aber dringliches Problem zu beseitigen. Es freut mich sehr, Herr Kapitän, dass Sie meiner Einladung so schnell gefolgt sind. Ich bitte um Verständnis, wenn ich gleich zur Sache komme. Es gibt gewisse Umstände, die Maßnahmen erforderlich machen, die sozusagen außerhalb des Gesetzes ihrer Erledigung harren. Und einer wie Sie, Kapitän... Hal steht dabei abrupt auf. ...muss für mich bitte eine Kleinigkeit erledigen, die moralisch vielleicht nicht einwandfrei, aber gänzlich notwendig ist. Also, August Engelhardt, den Sie ja vor einigen Jahren in der alten Hauptstadt Herbertshöhe kennengelernt haben, ist gewissermaßen untragbar geworden. Inzwischen ist er hochverschuldet. Seine Insel gehört ihm gar nicht. Die Plantage ist verwildert. Wahrscheinlich hat er einen Mord begangen. Ganz sicher ist er verrückt geworden. Ich habe mir die ganze Sache jahrelang durchaus wohlwollend angesehen. Aber nun, um es kurz und schmerzlos zu machen... Er knetet sich dabei hinter dem Rücken die Hände. Bitte ich Sie, Kapitän Schlüter, da ich hier die finale gesetzliche Instanz zu vertreten habe, hinüber nach Kabakon zu fahren, den Kokosapostel zu erschießen, seine Leiche zu verbrennen und die Asche ins Meer zu streuen. 2000 Mark. 2000 Mark biete ich Ihnen dafür. Nun, es gibt keine Belege und keine Abrechnungspflicht. Sie müssen den Empfang des Geldes weder quittieren noch dem Deutschen Reich steuerliche Aufwartungen machen. Ich benötige lediglich einen Willigen, der ein, zwei Schüsse abgibt und danach das Schutzgebiet wieder verlässt. Nein, ich will das nicht tun. Das ist eine Schuld, mit der ich nicht leben will. Mhm. Es tut mir leid, Herr Gouverneur, aber das kann ich nicht tun. Eine Frage. Besitzen Sie denn wenigstens einen Revolver? Ja, durchaus. Und Hal, der seinen Posten nicht inne hätte, könnte er nicht mit einer an Grausamkeit grenzenden Berechnung handeln, zaubert aus der Jacketttasche ein Schreiben hervor und reicht es Slüter. Gebe ich Ihnen zur Kenntnis, dass es sich bei dem jungen Mädchen namens Pandora um die einzige Tochter von Frederick Thesiger, Viscount Chelmsford, dem Gouverneur von New South Wales, handelt, die aus einem Internat in Sydney geflohen ist. Das Mädchen ist in Rabaul festzuhalten, bis die relevanten Repräsentanten ihrer britannischen Majestät George in Rabaul eingetroffen, sie eingesammelt und retour nach Australien verschifft haben. Schlüter schüttelt den Kopf. Ich ergebe mich. Sie haben gewonnen. Am Abend steht Lützow etwas abseits auf der gräsernen Anhöhe zur Gouverneursresidenz. Lampionketten hängen zwischen den Palmwipfeln, Glühwürmchen steigen tanzend aus Büschen empor. Auf der Wiese singt der gute Dr. Wind im belustigten Halbrund einiger Pflanzer Kege Lida Marmina aus La Bohème. Sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo e come vivo. Lützow raucht seine erste, ihm fantastisch schmeckende Zigarette seit einem Jahr. Es ist eine deutsche Marke. Er entfernt mit der Fingerspitze einen Tabakbrösel von der Unterlippe und sieht hinaus auf die sich verdunkelnde Bucht. Da gleitet eine nicht mehr ganz junge Frau auf ihn zu. Ich bin erleichtert, dass Sie nun nicht mehr drüben bei dem Nackten sind. Gesundet sehen Sie aus. An der Seele gesondert. Lützow wendet sich zu Queen Emma und blickt in ein dunkles, angenehmes, offenes Gesicht. Ihr leicht geöffneter Mund entblößt zwei tadellose Zahnreihen, die ihrerseits von einer nur im Ansatz sichtbaren Zungenspitze durchdrungen. Es trifft ihn wie ein elektrischer Schlag. Mit seinen schlanken Händen umfasst er ihre Hüfte, zieht Emma äußerst männlich an sich und küsst sie in dunkelroter, rauschhafter Hingabe. Während Engelhardt drüben auf Kabakon im Schutze der einsetzenden Dunkelheit damit begonnen hat, mit seiner Axt 4 Meter tiefe Löcher auszuheben, einige am Strand, andere tief im Urwald, deren Zweck nur er kennt, und die er dann aber, kaum ist die knochenschinderische Arbeit daran beendet, mit Zweigen und Palmblättern bedeckt, als habe er vor, die Insel mit Fallgruben zu überziehen, führt Lützo Emma hinunter an den menschenleeren, vom inzwischen aufgegangenen Vollmond mit fahlem Licht bestrichenen Stein. Schon sinken sie hin und das Fluidum ihrer Gelenkigkeit stockt, verwandelt sich in automatisierte Bewegungen, die von Ferne betrachtet dem Rhythmus einer absurden Menschmaschine nahekommen. Sie wirken wie ineinander verschlungene halbnackte Puppen, die am Boden liegend einen spastischen Engtanz absolvieren. Wir werden heiraten. Und Rabaul verlassen. Eiligst packt man Koffer, verriegelt die Flügeltüre der Villa Gunantambu mit einem großen Vorhängeschloss und beide laufen, gefolgt von einer Schar schwarzer Kofferträger, hinüber zur Gouverneursresidenz, um Hal die Bitte anzutragen, sie an Ort und Stelle zu vermählen. Emma trägt ihr gebrauchtes, schon seit Jahren nicht mehr ganz blütenweißes Hochzeitskleid. Niemand ahnt, auch nur im Entferntesten, dass ich selbst seit über einem Jahrzehnt äußerst unglücklich in Emma verliebt bin. In manchen Momenten ist ihm, als entgleite ihm die ohnehin recht brüchige Realität. So auch jetzt, da die beiden versonnen lächelnd vor ihm stehen. Ich hoffe doch, dass sie es sich auch gut überlegt haben. Nein, nein, nein, nein, ich will sie nicht trauen. Ich finde meinen Zwicker nicht. Der Zwicker, ihr Jungleid macht nur schon ohne mich. Emma ist jenseits der 50. Der Slütter ist doch Kapitän. Auch er besitzt das Trauungsrecht. Auf, husch, husch. Hinab zum Ufersteg. Ich komme augenblicklich nach. Ein Glas Spumante werde ich dann auf ihr Wohl stürzen. Besser zwei oder drei. Und Hal, der Emma allzu oft schon hat heiraten sehen, folgt natürlich nicht nach, sondern beobachtet die beiden, wie sie hinunter zur Jeddah turteln, schließt schweren Ganges die Tür zu seinem privatgelehrten Zimmer auf. Dort hängt im Mahagoni-Rahmen hinter Glas die ubiquitäre Reproduktion von Böcklins Toteninsel, wirft krachend die Tür hinter sich zu, setzt sich hinter den Studiertisch, vergräbt das Gouverneursgesicht in den männlichen, sonnenbraunen Pranken und weint mit einer Zügellosigkeit, die ihn selbst am allermeisten überrascht. An Bord der Jeddah räuspert sich Slütter, hustet und willigt dann doch schließendlich ein. Obwohl ich keinerlei Erfahrung auf dem Gebiet der Eheschließung habe. Lützo, kerngesund, eine Spur zu selbstsicher, sprüht vor elektrischer Energie. Mir hat ganz klar und offensichtlich das Mondäne gefehlt. Das Zivilisationsritual, die Kristallgläser, die weißen Hosen mit der Bügelfalte. Meine diversen Krankheiten sind geheilt, nun aber zurück nach Europa in die alte Welt. Reich mir die Hand, Philippchen. Fort, nur fort nach Baden-Baden. Monte Cattini Terme, Evian Le Bain, Königin der Inseln. Wir werden Franz Liszt besuchen, Debussy in der Sommerfrische Frankreichs, dann Berlin, Budapest und die golden erstrahlenden Opernhäuser unseres uralten Kontinents. Wir werden ein Automobil kaufen mit rauschhafter, geschmeidiger Geschwindigkeit, Monaco-wärts brausen, ein gebräuntes, unbesiegbares Löwenpaar, 10.000 Mark auf Rot setzen, den Gewinn liegen lassen, dass er sich verdoppele und abermals verdopple, dann Hummer Thermidor, Geist de Pouilly-Fussé, danach ein endloser, schwindelerregender Erdbeerreigen, ein taumelnder Elfentanz unter mediterranem Halbmond. Sind Sie, Max Lützow, hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit Ihrer Braut Emma Forsyth den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Sind Sie, Emma Forsyth, hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit Ihrem Bräutigam Max Lützow den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Hiermit erkläre ich euch, Kraft meines mir verliehenen Amtes als Kapitän der SS Jeddah, zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Ein Champagnerkorken fliegt mit lautem Knall himmelwärts. Am Vormittag ist in Rabaul auch die Prinz Waldemar eingelaufen. Sie ankert nun schneeweiß, stattlich und etwas pikiert direkt neben der ausgesprochen unansehnlich zu nennenden Jedha. Man schaut herüber auf den Kapitän und das Brautpaar, grüßt, winkt. Und Lützu saust seinerseits im Übermut und voll Vorfreude auf den eleganten Erster-Klasse-Salon der Waldemar in Richtung Reling. Der Jedha steigt hinauf, um von dort mit einem Satz äußerst leichtsinnig zwei gefüllte Champagnergläser wie ein Oberkellner balancierend hinüber auf das Reichspostschiff zu springen, dabei nach hinten, Jedha-wärts schauend, brennende Zigarette im Mundwinkel, irgendein Bonmot ausrufen. Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht! Die Sohle seines Schuhs, den zu tragen seine Füße nicht mehr gewöhnt sind, gleitet auf der rutschigen Außenwand der Waldemar ab. Er versucht greifend, die Reling zu erreichen, verfehlt sie. Er vollführt einen Salto, der tatsächlich das Suffix Mortale verdient. Saust dann Kopf nach unten in das Hafenbecken, fällt zwischen beide Schiffe ins Wasser und wird von ihnen, deren Bäuche sich dank einer unglücklich verlaufenden Welle oder Strömung jetzt wie eiserne Walfische unerbittlich einander annähern, zermalmt. Die im vergilbten Hochzeitskleid auf der Jedha verharrend, das Geschehen nicht nur verfolgt, sondern quasi verlangsamt, Bild für fallendes Bild in die Retina projiziert bekommt, sinkt im Schock hinab auf ein Knie, als müsse sie unversehens beten. Sie hebt ein besticktes, leinenes Tüchlein dort an die Unterlippe, wo sie sich gebissen. Zwei Tränen springen ihr links und rechts aus den Augen. Der Baptiste erhält einen kreisrunden, roten Fleck. Slytta greift sanft ihren Arm, richtet sie auf. Sie steht, wehrt seine stützenden Hände ab. Kein Schreien, keine weiteren Tränen. Ich werde nicht mehr am Daumen lutschen. Ich werde nicht mehr am Daumen lutschen. Indessen sitzt Engelhardt. Ich werde nicht mehr am Daumen lutschen. Nachdem er Innen- und Außenwände sowie die Seiten vielleicht eines guten Dutzends seiner Bücher mittels Kohlestücken über und über mit schwarzen Streifen bemalt hat auf dem Boden und schneidet sich mit der Schere den Daumen seiner rechten Hand ab. Die versehrte Hand kauterisiert er an einem Feuer. Ich werde mich mit einer epochalen Unerbittlichkeit wappnen. Es scheint Slytta, der zur Erfüllung seines mörderischen Auftrags nach Kapakon hinüberfährt, als erwarte ihn Engelhardt bereits, als wisse dieser vom nahenden Henker, als sende er ein vibrierendes, pochendes Feld voraus. Engelhardt hat indes seinen Daumen in eine mit Salz gefüllte Kokosschale gelegt und ist hinaus und hinunter an den Strand gegangen, um die Ankunft der Dampfbarkasse abzuwarten, deren Rauch schon eine ganze Weile drüben am Horizont auszumachen gewesen ist. Schlüter springt von der Barkasse, wartet schnurstracks strandwärts. Er hat sich den Revolver in einem Futteral um die Brust geschlungen und sich zu einem Automatismus des Geistes gezwungen, der ihm verbietet, den dort im Sand sitzenden, bärtigen, nackten, verhungert aussehenden Engelhardt als Menschen wahrzunehmen. Das ist Luther, der Mann, mit dem ich vor Jahren einen Nachmittag lang Schach gespielt habe. Der einzige Mensch, der mir damals mit respektvoller Normalität begegnet ist. Andere Gesichter steigen nun jäh vor ihm auf. Hal, Nagel, Govindarajan, Hellwig, Lützow, Mittenzwei, Halsey, Otto, Auerkens. Jeder von ihnen ist erpicht darauf, mich zu erniedrigen, ja, mich zu zerstören mit ihrem krankhaften, vom Egoismus zersetzten Wissen. Und Engelhardt lässt sich nach vorne fallen, in den Sand. Und er betet den Besucher an, als sei er, Engelhardt, ein Mohammedaner, der sich pietätvoll Richtung Mekka verneigt. Ich bin so froh und dankbar. dass der einzig ehrbare Mann mich jetzt aufsucht. Ja, ja, es ist, als habe mein magisches Durchstreichen der Bücher von Swedenborg just dieses Wunder bewirkt. Slytter, ja, so haben sie geheißen, Kapitän Slytter. Absurd, dass mir die Vorsehung ausgerechnet Sie sendet. Ich freue mich über die Maßen. Leider kann ich Ihnen nichts anbieten. Ich habe mich ja nun seit wie vielen Jahren eigentlich ausschließlich von Kokosnüssen ernährt. Kann Slytter ihm ansehen, dass er lügt? Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Kriechend und mit nassem, ausgebleichtem Bart liegt er dort, ausgestreckt im Sandschlamm. Seine Beine sind von den gelblich-schwarzen Flecken des Aussatzes überzogen, als habe er sich wiederholt gestoßen. Kommen Sie, stehen Sie auf. Bitte. Slytter erschrickt ob des verschwindend geringen Gewichts des Mannes. Ihm ist, als halte er ein zerbrechliches kleines Kind in den Armen. Oder einen sterbenden Greis, dessen Haut sich ledern und brüchig anfühlt, wie bei einer Echse. Es übermannt ihn ein starkes Gefühl des Mitleids. Ich helfe Ihnen. Kommen Sie. Er legt stützend den Arm um Engelhards Schultern, begleitet ihn zurück zu seinem Haus an den säumenden Palmenrand und vergisst dabei, dass er gekommen ist, um ihn zu erschießen. Moment, ich kann kaum was erkennen. Im Inneren der Behausung herrscht schummriges Halbdunkel. Es stinkt nach süßlich verwesenen Früchten. Slytter, dessen Augen sich nur langsam daran gewöhnen wollen, sieht den jungen Eingeborenen, der im Bücherzimmer lächelnd auf einem grob gezimmerten Stuhl sitzt, nicht sofort. Es ist Makeli, der mit der Schere spielt. Woher kommen diese ganzen Fliegen? Hunderte sind es. So auf. Und zwei Faust habe ich ihm letztens vorgelegt. Und auch das erschütternde Ende von Ibsens Gespenster. Makeli muss grinsen und legt die Hände vor den Mund. Slytter sieht, dass dem Jungen ein Mittel- und ein Zeigefinger fehlen. Wir könnten uns doch einstweilen die Plantagen ansehen. Ja, das ist eine ausgezeichnete Idee. Sie und Makeli können ja schon vorgehen. Die Natur wird zu Ihnen sprechen. Ich komme dann rasch nach. Ich muss nur schnell etwas essen, da ich mich unendlich schwach fühle. Slytter und der eingeborenen Junge treten hinaus in das blendende Sonnenlicht. Engelhard will sich eigentlich seinem Gast erklären, will ihm alles nun Erkannte übertragen. Wirklich alles. Jetzt ist der passende Augenblick aber vorbeigerast. So murmelt er also weiter zu sich selbst, in seiner Behausung auf- und abschreitend. Quatsch ausgeredet haben, dabei ist alles so denkbar. Einfach nicht die Kokosnuss ist die eigentliche Nahrung des Menschen, sondern der Mensch selbst ist es. Der ursprüngliche Mensch des goldenen Zeitalters ernährt sich von anderen Menschen. Ergo, der gottgleich werdende, der nach Elysion zurückkehrende, von sich selbst. Gott-Eater. Die Vaura of God. Und Engelhard greift zur Kokosschale, darin er seinen Daumen verwahrt hat, entfernt sorgfältig das Salz von dem abgetrennten Stück und beißt hinein, den Knochen mit den Zähnen zerknackend. Hier und die Wipfel der Palmen wehen zerzaust hier und verwahrlost im leisen Wind des Nachmittags. Makeli zeigt Slytter die Orte, an denen früher die Kokosnüsse geerntet wurden. Nun kümmert sich freilich niemand mehr darum. Es ist ein Jammer, was geschieht. Aber so ist eben die Einstellung. Ja, die unverrückbare Geisteshaltung meines Volkes. Man lässt einfach alles stehen und liegen. Es gibt keine Verantwortung. Als seien sie Kinder, die eines Spielzeuges überdrüssig geworden sind. Slytter wundert sich über den jungen Makeli, der so sehr zum Deutschen geworden ist, dass er seine Stammesbrüder ähnlich beurteilt, wie es ein Kolonialbeamter täte. Kommen Sie, Makeli soll auch mitkommen. Slytter sieht, wie sich Engelhard aus einiger Entfernung nähert. Ich will Ihnen etwas Interessantes im Dschungel zeigen. Engelhard summt dabei eine muntere Melodie und tänzelt vor ihnen, bis sie eine Stelle erreichen, an der Engelhard plötzlich innehält. Gehen Sie ruhig schon vor. Ja, gehen Sie. Makeli beginnt unkontrolliert zu glucksen. Slytter zieht ahnend, dass er sich in höchster Lebensgefahr befindet, seinen Revolver. Ich bin geschickt worden, Sie zu töten. Man ist ihrer überdrüssig geworden in der Hauptstadt. Aber ich werde es nicht tun. Slytherin hebt den Revolver und schießt in die Luft. Engelhardt und Makeli stehen wie erfroren. Die Sonne? In diesem Augenblick sieht Engelhardt die Dämmerung herabrasen, obgleich es noch taghell ist. Er sieht die verglimmenden Spuren der Sterne. Er steht auf einem bewaldeten Hügel, nächst einer seit zahllosen Äonen verlassenen Stadt. Am Horizont erhebt sich orange-rot und fahl der Doppelmond. Jenes traute Zwiegestirn der Harmonia Celestis erwähnt sich in Arkadien und weiß plötzlich, sein Mysterium ist niemals Kabakon gewesen, sondern der bis ins Unendliche sich ausdehnende, revolvierende Teppich seiner Traumwelt. Engelhardt umarmt seinen verhinderten Mörder, küsst und liebkost ihm die Hände, immer und immer wieder. Sie wissen ja gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin. Es hat sich nun bei mir im Kopf etwas wieder eingerenkt, dieses barmherzige Opfer ist Ausdruck des Weltengeschicks. Ja, ja. Meine Dankbarkeit ist eine unerschöpfliche und unmessbare Fibonacci-Sequenz. Meinen Swedenborg habe ich weggeworfen, in der Tat. Durchgestrichen und dann weggeworfen. Alles musste fort. Bergson ist der Einzige, den man eventuell noch lesen kann, wiewohl auch dieser durch den Umstand seines Judentums sich selbst disqualifiziert hat. Und die feige Order, mich zu ermorden. Hal hat es doch wohl befohlen. Hal ist ebenfalls Jude. Nichts anderes habe ich von diesem Volk erwartet. Mit aller Wahrscheinlichkeit hat Hal sie doch wohl erpresst. Sagen Sie es ruhig, es liegt keine Schande darin. So ist Engelhardt unversehens zum Antisemiten geworden. Wie die meisten seiner Zeitgenossen, wie alle Mitglieder seiner Rasse, ist er früher oder später dazu gekommen, in der Existenz der Juden eine probate Ursache für jegliches erlittene Unbill zu sehen. Ja, es ist ein zionistischer Komplott, das da fabriziert worden ist. Der König von England ist involviert. Hal, Queen Emma, mit der ich noch einen gigantischen Geldbetrag schuldig bin. Und andere. Und die ganze Misere des Scheiterns meiner begnadeten Utopie ist denjenigen anzukreiden, die die Zügel in ihren raffgierigen, vom Mammon bis zur Unkenntlichkeit verkrümmten Händen halt. Während dieser verrückten Suada Engelhardts schleicht Jung Makeli fort, unbemerkt. Er hat genug von den Weißen und ihrem Irrsinn und dieser Insel. Auch Slytherin kehrt dem wütend schäumenden Engelhardt ebenfalls den Rücken zu, läuft wortlos zum Strand und marschiert durch die Brandung und wieder hinaus zur Barkasse. Er hat den armen, von dem Lügenmärchen einer jüdischen Weltverschwörung besessenen Irrsinnigen nicht umbringen können. Es ist einfach so. Und Hal wird das schlucken müssen. Und wenn er mir Pandora wegnehmen will, dann kann er mir eventuell etwas anderes anbieten. Mein eigenes Leben vielleicht. Aber das Mädchen verhält sich natürlich nicht so, wie Slytherin es gern gehabt hätte. Während Slytherin auf Kabakon ist, hat sie sich an Apirannas Angebot auf der Jeddah erinnert. Apiranna, bitte tätowiere mich. Mit der Bildergeschichte des Sturmes. Am besten auf dem Rücken. Da ist viel Platz. Und nachher kann Slytherin so und so nichts mehr dagegen unternehmen. Als Slytherin wieder Rabaul erreicht, ist das Kunstwerk des Maori vollbracht. Apirannas hat Pandoras blutenden Rücken sorgfältig abgetupft und mit einem Bettlaken fest verbunden. Fast gleichzeitig nun segelt Makelis kleines Kanu in die Blanche Bucht. Man kommt nicht umhin zu sagen, dass sich die Ereignisse überschlagen. Slytherin trifft auf Hal. Realpolitiker, der ich bin, habe ich natürlich die englische Polizei benachrichtigt. Pandora steht unter meiner Obhut zur Abholung und Verbringung nach Australien bereit. Diesem Verrat hat Slytherin nur seinen eigenen Verrat entgegenzusetzen. Und ich habe den Verrückten auf der Insel nicht getötet. Ist jetzt sowieso alles Makulatur. Krieg droht, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar ein Weltkrieg, bei dem schon noch genug Unheil auf die Menschen herabregnen wird. Da ist es doch ganz achtbar, wenn man sich nicht auch noch an Engelhards Tod beteiligt hat. Slytherin erscheint dies in seiner Menschenverachtung mehr als bodenlos, aber er lässt sich nichts anmerken. Noch kann ich Pandora in Sicherheit bringen. Noch kann ich sie bei mir behalten. wenn ich nur die Ruhe bewahre. Aber das Mädchen hat sich schon lange entschieden. Bärtiger, alternder Seemann! Zu gerade heraus! Zu verlässlich! Mit einem kleingeistigen Zorn über die exquisite Tätowierung auf meinem Rücken. Deine Träume, wenn du überhaupt welche hast, sind nicht meine Träume. Du bist mir fad geworden. Du hast deinen Zweck erfüllt. Schlüter nimmt Abschied von Pandora und es zerreißt ihm die Seele. Makeli wird auf mich aufpassen. Makeli und Pandora, Kinder der Südsee, verlassen gemeinsam Rabaul auf einem Segelboot ins Ungewisse. Engelhard wird ebenfalls zum Kind, zum Rex Solus. Vegetabil und einfach, ohne sich an etwas erinnern zu können, ohne Voraussicht, lebt er allein im Präsens. Ab und zu Besuch erhaltend, redet er wirr. Die Menschen fahren wieder ab und lachen über ihn und schließlich wird er zur Attraktion für Südseereisende. Man besucht ihn, wie man ein wildes Tier im Zoo besucht. Sarajevo, 28. Juni 1914. Wenn jemand mit dem Leben nicht zurechtkommt, wird er vermutlich immer etwas finden, für das es sich zu sterben lohnt. Erst läuft also der Student Gavrilo Princip, nachdem er in Moritz Schillers Café hastig ein Schinkenbrot hinuntergeschlungen hat, hinaus auf die Straße jener kleinen, beschaulichen Stadt auf dem Balkan und schießt aus nächster Nähe mit dem blanken Revolver mitten Mang auf den verhassten Despoten und seine Ehefrau Sophie. Es ist nix. Es ist nix. Dann kommt, gelinde gesagt, eines zum anderen. Das dem Mord folgende Flammenmeer rast mit universeller Gnadenlosigkeit über Europa. Einer der Millionen an der Westfront explodierenden, glühenden Granatsplitter bohrt sich wie ein weißer Wurm in die Wade des jungen Gefreiten der 6. Königlich-Bayerischen Reservedivision. Lediglich ein paar Zoll höher zur Hauptschlagader hin. Und es wäre wohl gar nicht dazu gekommen, dass nur wenige Jahrzehnte später meine Großeltern auf der Hamburger Moorweide schnellen Schrittes weitergehen, so als hätten sie überhaupt nicht gesehen, wie dort mit Koffern beladene Männer, Frauen und Kinder am Dammtorbahnhof in Züge verfrachtet und ostwärts verschickt werden, hinaus an die Ränder des Imperiums, als seien sie jetzt schon Schatten, jetzt schon. Aschener Rauch. Und rasch. Und erbarmungslos. Und nicht ohne eine gewisse Komik kommt der Erste Weltkrieg auch in den Bismarck-Archipel. Die Rabauler Funkstation, die über die Großfunkstelle Nauen Kontakt zum Deutschen Reich aufrecht hält, wird von einem Vorauskommando australischer Haudegen zusammengeschossen und mittels mehrerer hineingeworfener Handgranaten gesprengt. Wenige Tage später beginnt ein australisches Schlachtschiff in der Blanche Bucht zu kreuzen und ein Unterseeboot taucht auf. Eine Abteilung australischer Soldaten landet schließlich auch auf Capricorn. Engelhard, der ihnen unter dem Gelächter der Uniformierten nackt am Strand entgegentritt, wird stehenden Fußes enteignet. Man händigt ihm die Summe von 6 Pfund Sterling für die verlotterte Plantage aus. Es wird ihm freigestellt, nach Deutschland zurückzukehren. Er wirft den kümmerlichen Geldbetrag dem australischen Offizier vor die Füße, dreht sich auf der Ferse um und verschwindet im schattigen Urwald. Keiner folgt ihm nach. Kapitän Slütter kreuzt in diesen unübersichtlichen, merkwürdigen Tagen mit der Jeddah vor Samoa. Kapitän Slitter meldet sich zur Stelle und erwartet Ihre Befehle, Kapitän. Seine Majestät Schiff, die Kormoran, kreuzt ebenfalls abwartend in den warmen Gewässern des Südpazifiks. Östlich kreuzt ein unbewaffneter französischer Kohlefrachter. Kapern, Ladung sicherstellen und den Franzmann versenken. Und so wird die alte Jeddah zum Kriegsschiff. Apiranha, Slitter und November schaffen es tatsächlich, den Kohlefrachter zum Kentern zu bringen, indem sie am Bug der Jeddah eine Höllenmaschine befestigen, auf Kollisionskurs gehen und sich rechtzeitig mit dem winzigen Rettungsboot in Sicherheit bringen. Die schwarze Rauchsäule ist meilenweit zu sehen. So dümpeln sie rudernd dahin zum verabredeten Treffpunkt mit der Kormoran, die nie erscheint. An ihrer Stadt, es ist kaum auszuhalten, tauchen zwei australische Kriegsschiffe auf. Man nimmt Slütter gefangen und landet auf einem namenlosen Eiland, um Wasser aufzunehmen. Slütter wird der Piraterie angeklagt, an eine Palme gestellt und erschossen. Ready? Aim! A Piranha und November, die den Soldaten durch eine List entkommen, melden sich nach langen Irrfahrten bei der neuseeländischen Kriegsmarine. November wird bei einem Orkan über Bord gefegt. Er sinkt mit offenen Augen kilometerweit hinab in den ruhigen, nachtblauen Kosmos der See. Viele Jahrzehnte später wird A Piranha der erste Maori im neuseeländischen Parlament sein. Er stirbt Mitte des Jahrhunderts, allerorten geehrt und im Zustand einer über die allermeisten Zweifel erhabenen Würde als Sir A Piranha Thirupa Natta. Die beiden Gauner Govinda Rotschen und Mittenzwei werden, nachdem sie sich eine ganze Weile äußerst ertragreich im Falschspiel um den Pazifik herumgemogelt haben, auf Samoa verhaftet und mit einem Gefangenentransport in Ketten Richtung Australien verschifft. Dieser wird unterwegs von einem deutschen Kreuzer torpediert und versinkt mit Mann und Maus in den Fluten des stillen Ozeans. Albert Hahl kehrt zurück in ein winterliches, verstummtes, vom Krieg nicht mehr ganz so euphorisiertes Berlin und schreibt dort 10 Jahre lang an seinen Memoiren, die in Ermangelung eines interessierten Verlages unveröffentlicht bleiben. Vom Reichskolonialamt mit einer halbherzigen Apanage bedacht, widmet er sich zusehends dem Privatgelehrtentum. Die Politik verdrießt ihn. Er schreibt die langen Briefe eines alternden Mannes, der nicht mehr im Mittelpunkt steht. Auch der Philosoph Edmund Husserl erhält Post von Albert Hahn. Eine dicht beschriebene 80-seitige Epistel, in der ausgeführt wird, wir Menschen würden in einer Art hochkomplexem Kinofilm oder Theaterstück leben, aber nichts davon ahnen, da die Illusion vom Regisseur so perfekt inszeniert sei. Naja, ihr habt es als kindisch abgetan und diesen Herrn Hahl nicht mit einer Antwort beehrt. Hahl schließt sich nun, seine Haare sind längst ergraut, als der Sonnenkreuzler des deutschen Volkes zur viehischen Unerträglichkeit wird, mit der Ehefrau Wilhelm Solfs, des einstigen Gouverneurs von Deutsch-Samoa, und anderen zu einer Widerstandsgruppe zusammen, deren bestialisches Ende am mit Klavierdraht versehenen Galgen des Imperiums Hahl nicht mehr erleben wird. Emma Forsyth Lützow stirbt in Monte Carlo am Spieltisch des dortigen Casinos, nachdem sie ihren letzten 10.000 Franc Jeton auf die Farbe Rot gesetzt hat. Es erscheint die schwarze 35. La Société des Bains de Mer de Monaco fera ériger pour Madame Forcée une pierre tombale. On pourra lire Emma, Reine des Mers du Sud. Und unser mehr als verwirrter Freund, unser Sorgenkind, tatsächlich taucht er noch einmal auf. Kurz nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges entdecken amerikanische Marineeinheiten auf den Solomoneninseln, auf dem durch die Kämpfe verwüsteten Eiland Kolombangara, unweit der abgeflachten Spitze eines rauchenden Vulkans, einen in einer Erdhöhle lebenden uralten weißen Mann, dem beide Daumen fehlen. Eine junge Ärztin der US Navy untersucht den zum Skelett abgemagerten, dennoch sonderbar kräftigen Alten, der sich scheinbar nur von Nüssen, Gräsern und Käfern ernährt. I am amazed to find that this old man suffered from a multibacillary form of leprosy for decades. But that it has miraculously healed. Der bärtige, langhaarige Greis wird auf eine unübersichtlich große Militärbasis auf der den Japanern abgerungenen Insel Guadalcanal verbracht und herumgeführt. Man gibt ihm aus einer hübschen, sich in der Mitte leicht verjüngenden Glasflasche zu trinken. Eine dunkelbraune, zuckrige, überaus wohlschmeckende Flüssigkeit. Man kämmt ihm Haare und Bart. zieht ihm ein makellos weißes, baumwollenes, kragenloses Leibchen über den Kopf. Schenkt ihm eine Armbanduhr. Schlägt ihm aufmunternd auf den Rücken. Dies ist nun das Imperium. Man serviert ihm ein mit quietschbunten Soßen bestrichenes Würstchen, welches in einem daunenkissenweichen, länglichen Brotbett liegt, infolgedessen Engelhart zum ersten Mal seit weit über einem halben Jahrhundert ein Stück tierisches Fleisch zu sich nimmt. Sweet bejesus, that's one heck of a story. Ein anderer Soldat, der deutschstämmige, schon seine Eltern waren ihrer Herkunftssprache nicht mehr mächtig. Sie ist im E pluribus unum assimiliert worden. Leutnant Kinboot, der sich hemdsärmelig und überaus freundlich anschickt, ihm für eine Zeitung gleich Dutzende von Fragen zu stellen, kommt aus dem eifrigen Staunen nicht mehr heraus. Just wait till Hollywood gets wind of this. You, sir, will be in the pictures. Und tatsächlich wird einige Jahre später vor Publikum, Engelhardt ist nun schon von uns gegangen, getragene, monumentale Musik orchestral aufbranden. Es rattert der Projektor. Nein, es flirren hunderte Projektoren und werfen ihre von wild tanzenden Staubpartikeln begleiteten Lichtnadeln auf hunderte Leinwände. In Cincinnati, Los Angeles, Chicago, Miami, San Francisco, Boston, auf denen sich ein weißes Dampfpostschiff unter langen weißen Wolken durch einen endlosen Ozean begibt. Die Kamera fährt nah heran, ein Tuten, die Schiffsglocke läutet zu Mittag. Und ein dunkelhäutiger Statist, der im Film nicht wieder auftaucht, schreitet sanftfüßig und leise das Oberdeck ab, um jene Passagiere mit behutsamem Schulterdruck aufzuwecken, die gleich nach dem üppigen Frühstück wieder eingeschlafen waren. Imperium. Hörspiel in zwei Teilen von Walter Adler. Nach dem gleichnamigen Roman von Christian Kracht. Zweiter Teil. Rex Solus. Die Rollen und ihre Darsteller. Erzähler Axel Milberg, August Engelhardt, Jens Harzer, Heinrich Auerkens, Tom Schilling, Gouverneur Hahl, Robert Dölle, Emma Forsyth, Judith Engel, Max Lützow, Silvester Groth, Hoteldirektor Hellwig, Felix von Manteuffel, Erich Mitten II, Gerd Warmeling, Pandora, Judith Altmaier, Kapitän Slütter, Wolfram Koch, Stellvertreter des Gouverneurs Andreas Grothgar, Wilhelm Solf, Volkert Kräft. In weiteren Rollen Peter Harting, Christopher Nell, Rajwinder Singh, Patricia Ziolkowska, Arash Nayebandi, Mark Husemann und viele andere. Besetzung Arne Köhler. Ton und Technik Ursula Potyra, Julia Kümmel, Melanie Inten, Matthias Fischenich und Alexander Notny. Regieassistenz Miriam Brandt, Susanne Schütz und Nadja Kukuli-Marx. Dramaturgie Leonhard Koppelmann. Musik Pierre Oser. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2021. Redaktion Leonhard Koppelmann.